Nächste Lied könnt ihr selber singen. Hab keine Lust. Ja, ja, nächste Lied selber. Vom feuchten Biss. Und zu wenig Verschwörung. Es ist an der Zeit, mal die Mitstreiter vorzustellen. An der Gitarre Nudistennobel. Reicht, Dante, reicht. Pfeife reicht auch. Am Bass Winnetou Kowalski. Ganz besonderer Dank hier mit dem dritten Mann, weil unser Drummer Dr. Lecter hat sich mal wieder die Flosse zerkloppt, kennt er ja alle sowas. Und in letzter Not mit 3 Proben hat er sich auf uns eingestellt, die alte Metal-Mühle. Erwin! Donnernden Applaus für Erwin! Genial, genial. Im nächsten Leben werde ich Metaller. Schmeckt richtig lecker.